Denk beispielsweise an ein Liebes- oder Ehepaar, ein Paarholon. Die Beziehung behält ein bestimmtes Muster oder eine bestimmte Ordnung bei, solange die beiden sich ungefähr gleichbleibend verhalten und auch als Personen ungefähr gleich bleiben, was Menschen natürlich nicht tun. Unweigerlich werden sich auch negative Emotionen zwischen den beiden einstellen. Das Paarholon kann auf diese häufig sehr energiereichen Einflüsse auf zweierlei Art reagieren, nämlich so, dass die beiden auf eine höhere Ebene des Verständnisses und Gewahrseins füreinander gelangen, so dass die Beziehung auf eine neue Stufe der Ordnung gehoben wird. Oder es kommt zu der zweiten möglichen Reaktion, dem Einknicken, dem die Trennung folgt. Das sehen viele Menschen heute leider kaum noch. So viele Ehen enden mit einer Scheidung, weil die beiden Beteiligten einfach nicht sehen können, dass negative Emotionen genutzt werden können, um sich wirklich wachzurütteln. Ähnliches können wir auch bei etwas größeren Gruppen beobachten. Denk etwa an das Personal eines Büros, an eine spirituelle Gemeinschaft oder einfach an eine Gruppe von Freunden. Wenn negative Gefühle entstehen, was ja unweigerlich geschieht, können die Mitglieder der Gruppe offen und bereit füreinander und für die Bedürfnisse des Gruppenholons bleiben und so ein neues Niveau der Zusammenarbeit erreichen. Oder man wird stocksteif, distanziert sich und verständigt sich von da an nur noch schlecht und recht über das Allernotwendigste. Wie die Geschichte zeigt, können auch ganze Kulturen zusammenbrechen, weil sie auf plötzliche Schocks oder Umweltveränderungen nicht angemessen reagieren. Auch unserem Land könnte das passieren, wenn die meisten weiterhin glauben, dass sie Teil einer großen Maschine und nicht eines lebendigen Organismus sind. Und dieser lebendige Organismus ist ja wiederum ein Holon und als Holon Teil eines noch größeren Organismus, nämlich der menschlichen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Es ist wohl noch nicht zu spät, aber wir haben ganz sicher nicht mehr viel Zeit zu diesem Umdenken. Um es einzuleiten, wird es vielleicht eines großen und furchtbaren Schocks bedürfen. Sehr wache Menschen vermögen die Energie in ihrer Umgebung so zu mobilisieren, dass sie für andere buchstäblich zum Anstoß wird, selbst zu erwachen und eine höhere Stufe innerer Ordnung zu erreichen. Von Gurdjieff, dem spirituellen Lehrer aus Russland, den ich im ersten Brief erwähnt habe, werden zahlreiche Geschichten dieser Art erzählt. Und bei Chögyam Trungpa Rinpoche habe ich immer wieder erlebt, wie er seine Umgebung in Bewegung brachte. Sein ganzes Umfeld war manchmal von einer derart irritierenden Aufgeladenheit, dass uns nur drei Möglichkeiten blieben: weggehen, in düstere Entmutigung versinken oder uns zu einem ganz neuen Gewahrsein fühlen aufzuschwingen, zu einer höheren Ebene von Energie und Einsicht. Viele Menschen wandten sich nach kurzer Zeit für immer von Rinpoche ab, weil sie es einfach nicht ertrugen, wie durch seine Gegenwart ihre Widerstände und Empfindlichkeiten in Wallung gebracht wurden. Und die von uns, die doch blieben, wählten nur allzu oft den zweiten Weg, in finsterer Trübsal zu versinken. Aber manchmal waren wir doch imstande, unser Energieniveau weit genug anzuheben und zu sehen, wie wunderbar all das war, was Rinpoche uns zeigte. Ich möchte noch einmal anders ansetzen, um zu erklären, wie ein Holon auf einen Energiestoß reagieren kann. Erinnerst du dich, wie ich dir im achten Brief von der Art und Weise erzählte, in der unsere Wahrnehmung Mutmaßungen über das anstellt, was da draußen zu sein scheint, so dass es mit unserer Erwartung übereinstimmt und uns so unsere vertraute Welt erhalten bleibt? Aber was, müssen wir uns jetzt fragen, passiert eigentlich, wenn etwas, was uns begegnet, einfach zu nichts passen will, was wir schon in unserer Erinnerung gespeichert haben? Unsere erste Reaktion auf eine nicht einzuordnende Wahrnehmung besteht normalerweise aus geschärfter Aufmerksamkeit oder Wachheit einerseits und einer mehr oder weniger deutlichen Angst andererseits. Du erinnerst dich, dass mir ein wenig mulmig zumute war, als ich das Muster auf dem See nicht recht deuten konnte. Natürlich empfand ich das nicht als eine wirkliche Bedrohung wie von einem menschenfressenden Ungeheuer, aber in der automatischen Reaktion meines Körpergeistes auf die momentane visuelle Verwirrung mischte sich doch eine Spur Bangigkeit in die erwachte Neugier. Nimm an, Mama und ich wären vor einer halben Stunde zusammen ins Kino gegangen und du wärst allein im Haus. Dann hörst du aber nebenan Stimmen. Du würdest sehr still werden und sehr genau hinhören. Vielleicht hättest du für einen Augenblick sogar Angst. Dann würdest du plötzlich wissen, dass wir einfach den Fernseher nicht ausgemacht haben, und damit wärst du in der Lage, die Stimmen nebenan in einem vertrauten Szenarium unterzubringen. Unsere Wahrnehmungen immer in Übereinstimmung mit unseren Vermutungen über das jeweils gerade Vorgehende zu halten, ist ein ziemlich aufwendiges Geschäft, denn das Unbekannte lauert immer irgendwo in der Nähe. Unser Wahrnehmungssystem schafft das normalerweise per Automatik, indem es dein Leben so einzäunt, dass das Fremde dir nicht allzu häufig begegnen kann. Eigentlich ist jeder Augenblick fremd und unvertraut. Aber um der Furcht vor dem Unbekannten zu entgehen, machen wir mit unseren Mutmaßungen etwas Bekanntes daraus. So versuchen wir, in unserem Holon eine gleichbleibende Ordnungsebene zu halten. So oft unsere Wahrnehmung vom Vertrauten abweicht, zieht die Angst uns wieder zurück. Angst hält uns auf unserem Weg durch die Welt in den altvertrauten psychologischen Bahnen. Man könnte sagen, dass Angst eigentlich die Grenze unserer normalen Welt ist, die Energie jener kokonartigen Barriere, die uns vor der Konfrontation mit dem Unbekannten bewahrt. Wenn wir den Wahrnehmungsprozess nicht als das sehen lernen, was er ist, bleibt unser Leben stets innerhalb des Kreises der Angst. Und wir bemühen uns ständig, der Begegnung mit dieser Angst auszuweichen. Wenn wir sie jedoch erkennen und uns ihr stellen, sind wir nicht länger gezwungen, in unseren anerzogenen oder angewöhnten Mustern zu bleiben. Wir können den Anstoß des Fremden nutzen als das, womit wir uns auf eine höhere Ebene des Gewahrseins katapultieren. Wir können in einer Haltung der Offenheit und Neugier die Welt des Fremden betreten. Und dann eröffnet das bis dahin so gefürchtete Gefühl der Fremdheit ungeahnte Möglichkeiten.